She's a heartbreaker, don't let her tonight. Oh, slow down the pace a little. To slow down the pace a little for you, we're gonna go into a love song. This one is called Love Me. Thank you. in England. It's our brand new single. And this one is called Tell Me Why. Oh! of mine. Why? Tell them. This generation rules the nation with version. Chip on the left hand side. Pass the touchy on the left hand side. It a go bust. Give me the music, make me jump and bang. It a go done. Give me the music, make me jump and bang. It a go done. Cool and lonely, breezy afternoon. How does it feel when you got no food? And you could feel it 'cause it was the month of How June. How does it feel when you got no food? So I left my gate and went out for a walk. Chip on the left hand side, it a go bun. Give me the music, make me jump and bang. It a go done. Give me the music, make me jump. and every member of Musical Youth. Starting with DJ and lead guitarist, we have Kelvin. Mash it! Across the notes. On keyboards, we have Michael Murr. chip on the left hand side. Pass the dutchie on the left hand side. It a go burn. Rabbit. It a go down. Jalo. Yeah. Right now, I'm gonna leave you. But I leave you with Patrick, Michael, Melvin, Junior. Smash it, man. Thanks for coming. Good night. In einer Aufzeichnung der Auftritt von heute Abend am Sydney von der Reggae-Band, von der Überraschungsband von Montreux, wenigstens was das Alter betrifft, Musical Youth, mit dem Song, den sie eigentlich bei uns bekannt gemacht hat, Pass the Dutchie. Der Song hat eine Geschichte dahinter. Geschrieben worden ist er 1968, damals vom Jackie Mittu, aufgenommen worden unter dem Titel Full Up. In Kingston, Jamaika, dann 10 Jahre später, haben dann die Mighty Diamonds ausgelehnt, wenigstens Melodie und neue Worte zugeschrieben. Er hat damals Pass the Dutchie geheissen. Das hat eine Anspielung an Drogen drin gehabt. Und der Produzent von der Musical Youth hat dann, als er den Song genommen hat, gefunden, dass das nicht mit dem Alter eigentlich von der Musical Youth zusammenginge und hat eben das Wort Dutchie in Dutchie, wo vielleicht vieles bedeutet, aber unter anderem auch Kochtopf, umgewandelt. Also die Band Musical Youth ist genau wie der Song im Prinzip nicht etwas, was über Nacht entstanden ist, nicht eine Neuentdeckung oder etwas, was aus der Retorte entstanden ist, sondern genau hat der Vergangenheit. Sie existieren zusammen als Band etwa seit 2 Jahren. Und haben die erste Proben absolviert, sind aus Birmingham, England, in einem Music Workshop, wo der Freddie Waite, das ist der Vater, glaube ich, von 2 Mitgliedern von der Musical Youth, geleitet hat. Und der Freddie Waite, der früher mit den Techniques, einer populären Reggae-Band aus Jamaika in den 60er Jahren, Musik gemacht hat, hat dann auch zuerst den Part vom Sänger übernommen, der hat noch gefehlt. Musical Youth haben sich in dem Cultural Music Workshop in Birmingham ziemlich konsequent eigentlich vorbereitet auf ihre Karrieren und haben auch in Pubs in Birmingham dann gespielt und unter anderem ist der... In Pubs. Ja, ich kenne Pubs schon. Ja. Aber ich weiss ja, dass Kinder nicht rein dürfen. Das weiss ich wieder nicht. Also vielleicht eben nur bis am 8 Uhr abends, oder? Oder wir haben es nicht trinken drin. Aufgrund von dem ist dann ein Artikel erschienen und John Peel ist auf sie aufmerksam geworden und hat sie zu einer Session eingeladen. Einmal mehr der John Peel. Einmal mehr. Und Fanboy 3, die in der Nähe auch wohnen in England, haben sich Musical Youth zu Probenaufnahmen im Studio geholt. Das ist also so eine kurze Geschichte, die dahinter steht und doch eben mehr zeigt, als dass man einfach die Musical Youth so über Nacht entdeckt hat. Der Peter Collins übrigens, der Pass the Dutchie, als Vorschlag genannt für den Erfolg, den sie dann auch hatten, hat jetzt auch ihr erstes Album produziert, Youth of Today. Das so viel zu dem Musical Youth. So wenig jetzt noch zum Dillinger, der nach dem Musical Youth heute oben am 8:30 in Montreux auf der Bühne gestanden ist. Er war angesagt als sogenannter Toaster, nicht unbedingt als Sänger. Er hat sich allerdings auch sehr oft als Sänger versucht am heutigen Abend. Nicht sehr glücklich, auch nicht sehr glücklich unbedingt die Zusammenarbeit mit der Band, die ihn begleitet hat, was sich Brimstone nennt. Und so viel wir herausfinden aus der Dominikanischen Republik käme, jetzt nachher noch ein paar Gigs wird haben in Europa, dann auch nach Polen wird gehen, allerdings ohne Dillinger. Toaster habe ich vorher gesagt, neben Dub ist das, glaube ich, sicher, Markus, eine von den zwei wichtigen Neuerungen, die die Reggae-Musik mitgebracht hat in den letzten paar Jahren. Das Toaster, das ja ursprünglich auch andere Toaster bekannte wie ein Iroy, Big Youth oder ein Tapersuki damit angefangen haben als Disc-Jockeys ihre Karriere. Sie haben lieber mal genug gehabt, Notplatten anzukündigen oder mit einem eigenen Gesang zu begleiten. Neuere Versionen haben annehmen müssen von den gängigen Reggae-Hits, wo sie dann den Gesang, den ursprünglichen Gesang nach Belieben ein- und ausblendet haben. Und Toaster bezieht sich also rein aufs Sprechen eigentlich? Aufs Sprechen effektiv ist kein Sänger, man kann es ein bisschen vergleichen. Es ist nicht mehr durch den jamaikanischen Vorläufer vom New Yorker Rap, der jetzt so bekannt worden ist. Also es ist eine Art Sprechgesang, Toasting to Toast, also jemandem einen Toast aussprechen. Mhm. Das ist ja wahrscheinlich der Ursprung überhaupt vom Wort jetzt in dieser Bedeutung. Der grösste Hit von dem Cocaine Around My Brain ist 1977 fast so etwas wie ein Welthit geworden. Aber wir hören jetzt noch in seinen Auftritt rein, das nächste Mal mit einer überraschenden Nummer, die, glaube wunderbar an seinen Auftrittsort anpasst, zumindest in sein Auftrittsland, nämlich der Jodel Yay. I love Jah better. cause another soul said it got to be bold. And when me think I stop on a DJ, I get lonely. Woo! Thank you. Woo! Thank you, Jesus. Woo! All right. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, wonderful people. You're beautiful people. Amen. You're nice people. You're wonderful people. Thank you. Thank you. Thank you. Now, ladies and gentlemen, my next song is CB200. All right? Dig it. Ian Brimstone. It's Dillinger. Joe, you want to say, man, stand up with that channel and shoot in a star. And I'm on side 200, but I see the 200, that around a Zed skin. Great song, Scott. CB200. I'm not rich, but it's a chance for me. Mercy, Lord, Lord of mercy. Hold me tight, y'all. So 1J, 2J, sat up on a CB200. I said to 1J, you better show me your naughty trend. Yours. nicht sehr inspirierte Begleitgruppe Brimstone und eine leider bezogen, wenigstens auch nicht sehr inspirierte Dillinger. Das sind nicht zwei boshafte Ausschnitte, die wir ausgesucht haben, absolut nicht. Markus, zum Beispiel Zugob, wo er am Schluss noch gesungen hat, Ebony and Ivory, möchte ich euch ersparen. Vor allem auch die Reaktionen vom Publikum, die entsprechend ungehalten reagiert haben. Ich persönlich habe ihn noch nie gesehen, live. Ich weiss nicht, ich hoffe es, auf jeden Fall auch für uns, dass es eine einmalige Sache war vom Dillinger heute oben in Montreux. Ein sehr trauriger Auftritt. Montagabend geht es hier in Montreux und auch bei uns auf DRS2 dann weiter, und zwar mit der traditionellen Big Band Night vom ersten Montag in Montreux mit College Big Bands aus Amerika, aus Schweden. Dort dabei, und da sind wir sehr gespannt drauf, ist der Georgie Fame. Wir versuchen dann vielleicht, ihm da vor das Mikrofon zu holen. Aber es ist, wie du vorne bemerkt hast, Christoph, gar nicht mal so einfach da unten in Montreux. Damit machen wir Schluss für heute. Am 11 Uhr melden wir uns übrigens jetzt oben bis um 2 Uhr morgen. Damit machen wir Schluss für heute aus Montreux. Mit einem Dank an unseren Techniker, den Werner Feldmann. Sagen wir gute Nacht. Der Martin Luxinger. Und der Christian Schwegler. Gute Nacht miteinander. Schwegler, so viel ich weiss. Der Markus Luxinger. They were working hard for the money. So, und jetzt sind auch die Hörer von DRS2 dabei, und damit sind wir wieder wie gewohnt zusammen mit DRS1 und dem Telefonrundspruch Leitung 5. Und damit der Übergang vom Montreux Sound zum DRS Nachtclub Sound nicht allzu hart ausfällt, habe ich jetzt Touré Kunda aufgelegt. Mal hören, War. Der Übergang von den DRS2 Hörern zum regulären Nachtclub. Und jetzt sind Climax Blues Band da, Listen to the Night, oder besser Listen to the Nightclub. Am Mikrofon bis um 3, der Rainer Luggibühl. Es ist unterdessen 8 Minuten ab 2. Thank you. fields, kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies with white clouds high above. Once they were part of an everlasting love. We were the lovers who strolled through green fields. Green fields are gone now, parched by the sun. Gone from the valleys where rivers used to run. Gone with the cold wind that swept into my heart. Gone with the lovers who let their dreams depart. Where are the green fields that we used to roam? I'll never know what made you run away. How can I keep searching